BL Radio Impressum. Das war eine Sendung von BL Radio Sprendlingen, ihrem Kulturradio in der Verbandsgemeinde. Anregungen und Anfragen werden gerne unter der Mailadresse info@bl-radio.de entgegengenommen. Alle Beiträge sind durch das Urheberrecht geschützt. Die Beiträge dürfen nur zum privaten Gebrauch vervielfältigt und nicht ohne Genehmigung weiterverbreitet werden. Copyright BL Radio Sprendlingen 2010.